Abschnitt 2 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel: Madame Pratolungo kehrt nach Dymchurch zurück. Ich kam in der letzten Woche vor Lucillas Abreise in London an und blieb dort ruhig, bis es Zeit war, sie wieder nach Dymchurch zurückzugeleiten. Je mehr Lucillas Aufenthalt in London sich seinem Ende näherte und je weniger sie daher auf ein Hinkommen Oscars drang, desto heiterer wurden Oscars Briefe, der nun nicht mehr ein Zusammensein mit Lucilla vor Fremden zu befürchten brauchte, und auch Lucilla war in der besten Stimmung und entzückt, mich wieder bei sich zu haben. Wir amüsierten uns während der wenigen Tage in London nach Kräften und genossen Musik in Opern und Konzerten in Fülle. Ich kam mit Lucillas Tante vortrefflich aus, bis ich am letzten Tage durch etwas zu einem Bekenntnis meiner politischen Überzeugung veranlasst wurde. Der Schreck, der die alte Dame befiel, als sie dahinter kam, dass ich eine Ausrottung der Könige und Priester und eine allgemeine Wiederverteilung des Eigentums in der ganzen zivilisierten Welt herbeisehne, lässt sich gar nicht in Worte fassen. Da hatte ich einmal wieder einer elenden Aristokratin Furcht und Zittern eingeflößt. Natürlich war von nun an für mich Fräulein Batchfords Haus für alle Zukunft verschlossen. Aber der Tag wird kommen, wo die Batchfords der Menschheit keine Tür mehr zu verschließen haben. Ganz Europa treibt der Erfüllung des Pratolungoschen Programms immer näher. Seid guten Mutes, ihr, meine Brüder ohne Landbesitz, und ihr, meine Schwestern ohne Geld. Wir werden den Streit noch mit den infamen Reichen auskämpfen. Hoch lebe die Republik! Anfang April verließen Lucilla und ich die Hauptstadt und kehrten nach Dymchurch zurück. Je näher wir dem Pfarrhause kamen, je aufgeregter und unruhiger Lucilla in der ungeduldigen Erwartung ihrer Wiedervereinigung mit Oscar wurde, desto mehr bemächtigten sich meines Gemüts die Besorgnisse, deren ich mich in Italien so leicht entschlagen hatte. Jetzt war meine Einbildungskraft unablässig tätig, sich Bilder auszumalen, entsetzliche Bilder von Oscar als einem veränderten Wesen, als einem Medusenhaupt, das zu furchtbar wäre, als dass menschliche Augen es ertragen konnten. Wo kam er uns entgegen? Am Eingang des Dorfes? Nein. An der Pforte des Pfarrhauses? Nein. In dem stilleren Teil des Gartens, welcher hinter dem Hause lag, stand er allein unserer wartend. Lucilla flog mit einem Aufschrei des Entzückens in seine Arme. Ich stand hinter ihnen und sah sie an. Oh, wie lebhaft erinnere ich mich meines Eindrucks, als ich zuerst die beiden Gesichter nebeneinander sah. Die Arznei hatte ihre Wirkung getan. Ich sah, wie sie ahnungslos ihre schöne Wange an seine fahle, blau-schwarze Wange lehnte. Himmel, wie schrecklich drängte sich mir bei dieser ersten Umarmung der Kontrast seiner äußeren Erscheinung, wie ich sie zuletzt gesehen hatte, mit seinem jetzigen Aussehen auf. Seine Augen wandten sich mit einem bittenden Ausdruck von ihr zu mir, während er sie in den Armen hielt. Sein Blick sagte mir so beredt, was in ihm vorging, als wenn er laut gesagt hätte: »Sie lieben sie ja auch. Ich frage sie, wäre es nicht grausam, ihr die Wahrheit zu sagen?« Ich ging auf ihn zu, um ihm die Hand zu reichen. In demselben Augenblick trat Lucilla plötzlich einige Schritte zurück, legte ihre linke Hand auf seine Schulter und fuhr ihm mit der rechten Hand übers Gesicht. Mir war, als hörte mein Herz auf zu klopfen. Mit ihrem wunderbar feinen Tastsinn hatte sie am Tage meiner Ankunft die dunkle Farbe meines Kleides herausgefunden. Sollte ihr dieser feine Tastsinn jetzt ebenso sicher wie damals dazu verhelfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Nachdem sie einmal ihre Finger über sein Gesicht hatte gleiten lassen, hielt sie in einer atemlosen Spannung, deren ich mich von damals her noch so gut erinnerte, einen Augenblick inne, dann fuhr sie ihm ein zweites Mal mit der Hand über das Gesicht, dachte wieder einen Augenblick nach und wandte sich dann zu mir. »Was lesen Sie in diesem Gesicht?« fragte sie. »Ich lese darin, dass ihn etwas drückt. Was ist es?« Für dieses Mal waren wir gerettet. Die abscheuliche Medizin hatte die Farbe seiner Haut verändert, die Textur derselben aber völlig unberührt gelassen. Ihren Fingerspitzen erschien Oskars Gesicht ganz ebenso wie vor ihrer Abreise. Noch ehe ich Lucilla antworten konnte, sagte Oskar selbst: »Mir ist nichts Schlimmes widerfahren, lieber Engel. Meine Nerven sind heute ein wenig aufgeregt und die Freude, dich wiederzusehen, hat mich einen Augenblick überwältigt. Das ist alles.« Ungeduldig schüttelte sie den Kopf. »Nein«, sagte sie, »das ist nicht alles.« Sie legte ihm die Hand aufs Herz. »Warum schlägt es so heftig?« Sie nahm seine Hand in die ihrige. »Warum ist sie so kalt? Ich muss es wissen. Komm hinein.« In diesem fatalen Augenblick erwies sich der sonst lästigste aller Menschen plötzlich als der willkommenste. Der Pfarrer erschien im Garten, um seine von der Reise zurückgekehrte Tochter zu begrüßen, und brachte Lucilla durch seine väterlichen Umarmungen und seine mit gewaltiger Stimme hervorgebrachte Anrede auf das Wirksamste zum Schweigen. Natürlich wandte sich die Unterhaltung einem anderen Gegenstande zu. Oskar zog mich beiseite, so dass man uns nicht hören konnte, während Lucillas Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch genommen war. »Ich habe es wohl gesehen«, sagte er, »wie sehr sie meinen Anblick entsetzte. Sie fühlten sich erleichtert, als sie fanden, dass Lucilla mit ihrem Tastsinn nichts entdecken könne. Helfen Sie mir, die Sache noch 2 Monate lang vor ihr geheim halten, und ich will sie für die beste Freundin erklären, die je ein Mann gehabt hat.« 2 Monate, wiederholte ich. »Ja. Wenn sich die Zufälle in 2 Monaten nicht wieder eingestellt haben, so darf ich mich nach der Versicherung des Arztes für völlig geheilt halten, und dann können Lucilla und ich uns heiraten.« »Lieber Freund, wollen Sie Lucilla betrügen? Was wollen Sie damit sagen? Kommen Sie, Sie wissen recht gut, was ich meine. Ist es ehrenhaft, Sie erst zur Heirat mit Ihnen zu verlocken und ihr erst nachher etwas von Ihrer Hautfarbe zu sagen?« Er seufzte tief. »Ich würde Sie mit Abscheu gegen mich erfüllen, wenn ich ihr die Sache gestände.« »Sehen Sie mich nur an«, rief er aus, indem er seine gespensterhaft blauen Hände verzweiflungsvoll vor sein blaues Gesicht hielt. Ich war entschlossen, mich auch dadurch nicht bewegen zu lassen. »Seien Sie ein Mann«, sagte ich, »und bekennen Sie die Sache offen. Heiratet Sie sie denn nur Ihres Gesichtes willen, das Sie nie wird sehen können?« »Nein, um Ihres Herzens willen, das eins mit dem Ihrigen ist. Vertrauen Sie Ihrem natürlich gesunden Menschenverstand und noch mehr der treuen Liebe, die sie zu Ihnen hegt. Sie wird Ihr albernes Vorurteil als solches erkennen, sobald sie inne wird, dass sie Gefahr läuft, Sie durch dasselbe zu verlieren.« »Nein, nein, nein! Denken Sie an den Brief an Ihren Vater. Ich würde Sie für immer verlieren, wenn ich ihr jetzt etwas von der Sache sagte.« Ich ergriff seinen Arm und versuchte es, ihn zu Lucilla zu bringen. Sie war eben im Begriff, sich von ihrem Vater loszumachen. Sie sehnte sich schon wieder danach, Oskars Stimme zu hören. Er aber hielt sich hartnäckig zurück. Ich fing an, ihm zu zürnen. Im nächsten Augenblick würde ich etwas gesagt oder getan haben, was mich nachher gereut haben würde, wenn nicht noch, bevor ich die Lippen öffnen konnte, eine neue Unterbrechung gekommen wäre. Der Diener aus Browndown trat in den Garten mit einem Brief für seinen Herrn in der Hand. »Dieser Brief ist eben mit der Nachmittagspost angekommen, Herr Dubourg«, sagte er. »Es steht sofort zu besorgen darauf, und ich dachte, es wäre besser, wenn ich ihn Ihnen gleich herbrächte.« Oskar nahm ihm den Brief aus der Hand und sah die Adresse an. »Meines Bruders Handschrift«, rief er aus, »ein Brief von Nugent.« Er öffnete den Brief und tat einen Freudenschrei, der Lucilla sofort an seine Seite brachte. »Was gibt es?« fragte sie eifrig. »Nugent kommt wieder. Nugent wird in 1 Woche bei uns sein. Oh, Lucilla, mein Bruder, kommt mich in Browndown zu besuchen.« Er umschlang sie mit seinen Armen und küsste sie in dem ersten Entzücken über den Empfang dieser frohen Nachricht. Sie entriss sich seiner Umarmung, ohne ihm ein Wort zu antworten. Sie ließ ihre armen, blinden Augen nach mir suchend umherschweifen. »Hier bin ich«, sagte ich. Ungestüm und zornig legte sie ihren Arm in den meinigen. Ich sah, während sie mich nach dem Hause hineinzog, jammervolle Eifersucht in ihren Zügen. Noch nie, solange sie Oskar kannte, hatte seine Stimme den Ton der Glückseligkeit angeschlagen, den sie eben vernommen hatte. Noch nie hatte sie Oskars Herz so auf seinen Lippen gefühlt wie eben, als er sie in seiner ersten Freude über Nugents bevorstehende Rückkehr küsste. »Kann er mich hören?« flüsterte sie mir zu, als wir den Rasen verlassen hatten und sie den Kies unter ihren Füßen spürte. »Nein, warum fragen Sie das?« »Ich hasse seinen Bruder!« Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. Dezember 2023.